Es entstund dann das Manifest für unsere Zinsgäste, das bekannte Häftchen mit der Kralle an, das heute den Weg in die weite Welt gefunden hat. Und schließlich starten wir zusammen in den Aufklärungskursen, die vom Generalkommando eingerichtet worden waren, um Soldaten und Offiziere der Weißen Armee, die Menschen befreit haben, zu unterrichten über diese Dinge der Wirtschaft, die nun einmal bekannt werden müssen, wollen wir auf dem wirtschaftlichen Chaos in ein freies Deutschland hinüberkommen. So auch war es in dem Aufklärungskurs, dass Adolf Hitler, Hermann Hesse, in meinen Vorlesungen sagten, und von jener Zeit da gilt diese innig verbundene Schicksalsgemeinschaft der uns Ältesten der Bewegung. Es entstanden dann eine Reihe von anderen Schriften aus meiner Feder. Das Dach war ja auch die Rettung, indem ich den Wiedersinn staatliche Finanzwirtschaft, die Anforderungen des Staates zu besten, die Schulden machen, aufzeigte. Ein Jahr später erschien dann das sehr viel beachtete Buch Der kommende Steuerstreit, Neue Wege in Staatsfinanz und Wirtschaft. Inzwischen begann dieser unerhörte Kampf um die Erringung der Seelen in ganz Deutschland. Es hat ja 5 Jahre gedauert, bis wir so weit waren, um zum ersten Mal unser Land ausbrechen zu können nach der politischen Macht. Am Tage des 8. November erschien auch das Standardwerk für unsere damalige Bewegung, das war Staat auf nationaler und sozialer Grundlage. Das Werk, dem Adolf Hitler ist der Vorwurf gewidmet hat. Damit hat die Bewegung ihren Katechismus gefunden. Der 9. November 23, der uns die Macht in Deutschland geben sollte, war der schwerste Tag für die Bewegung. Mit diesem Tag ist aber doch und unternehmen geheiligt worden für das Blut der Opfer an der Feldanhalle. Gewiss, es war eine furchtbare Stunde für uns alle, wie wir diesen Feuerüberfall an der Feldanhalle miterleben mussten. Wir, die wir in vorderster Linie, wie immer, der nationalsozialistischen Kämpfen, stehen die Führer der ersten Linie, mitgemacht haben. die Gesamt wieder zusammenkam. Wir gingen Monate und Jahre in Gefangenschaft, draußen im Ausland, bis wir wieder zusammenkamen und unsere Führer aufs Neue in Treue bekräftigen. Die Reichstagswahl 1924 brachte uns die politische Unterlage im Reichstag. In 32 Mandaten zogen wir ein. Gewiss, der Abfall im Dezember 24 mehrte die Hoffnung unserer Gegner, als ob sie die gewaltige Welle abklauen dürfte. Wir hatten sich getäuscht. Mit unermüdlichem Kampf zogen wir hinaus in Deutschland Gauen, eroberten Deutschland Stadt für Stadt und Land für Land und Dorf für Dorf. Bis wir jetzt vor dem Tor unserer politischen Macht stehen. Inzwischen war auf der politischen Bühne abgerollt, das Unheil des Dorfpaktes. Der Dorfpakt angenommen worden, Novemberpartei ist darüber, so der Hälfte der deutschen Nationalen. Und seit dem Verlauf, als Joseph dann sah, dass auf dieser Pakt nicht genügte für sie, hatte man dann den Jensenplan aufgelegt. Aber der Jensenplan ist gegen unseren Herzenkampf durchgeführt worden. Und heute sieht die ganze Welt, muss einsehen, dass die verwählten Nationalsozialisten Recht gehabt haben. Und für den Wuchs des Heeres sagen konnten. Und nunmehr stehen wir, ich wiederhole das, vor dem Zaun der politischen Macht. Während dort alles zusammengebrochen ist, ist unsere Bewegung diejenige, die nunmehr das Recht auf die Führung im Staat hat, der Anspruch. Nun tritt allerdings die Schicksalsfrage an uns heran. Wie wollt ihr nun die euch gegebene politische Macht aussetzen und Deutschland wieder zur Ehre, zur Freiheit, zur Arbeit zu führen? Und so wird auch im Mittelpunkt der Staatsaufgabe des kommenden Reiches stehen, die Frage der Arbeitsbeschaffung. Arbeitsbeschaffung an sich. Oh, wir haben viel, viel Arbeit zu leisten und zu schaffen. Und endlich ist zerstört worden. Unendliches Schreiben aufgebaut. Das Straßennetz muss aufgebaut werden. Wir haben dafür zu sorgen, dass die Binnenwirtschaft ganz wesentlich verbessert wird gegenüber einer fantastisch ausgeweiteten Auslandswirtschaft. Denn auf jede 2000 Mark Einfuhr wird eine deutsche Arbeiterfamilie brotlos. Man möge das nie vergessen, bei allen Betrachtungen auf handelspolitischer Art. Mein Volk und dann die andere alle. Das ist meine Heimat, dann die Welt. Es ist viel wichtiger, dass ein deutscher Arbeiter Arbeit findet, wie dass irgendein Jude im Weltkrankel draußen seine Provinz und seine Prozente einschreibt. Das, um was es nun ganz besonders aber gehen wird, ist die Frage der Finanzierung der Arbeitsbeschaffung. Der Reichskanzler Dr. Brüning hat es für geschmackvoll gefunden, in seinem sämtlichen Rundfunk geredet. Mit ziemlich abfällige Gebärde über das sogenannte Federgeld zu sprechen. Ich danke Ihnen dafür. Und ich hätte mir keinen besseren Propagandisten oder Gedankengänger meines Namens denken können, wie den Herrn Reichskanzler. Heute weiß die ganze Welt vom Federgeld, ob die Welt damit einen Begriff verbindet, ist antinebensächlich. Es ist heute schon so geworden, dass wenn von Regierungsseite gegen uns etwas gesagt wird, die weiteste größte Menge sagt, dann werden die Nationalsozialisten bestimmt recht haben. Ich danke ihm dafür. Doch, was versteht man unter Federgeld? Federgeld ist heute zum prototypischen Begriff geworden. Für die produktive Kreditschöpfung. Man muss wissen, es gibt überhaupt nur zwei Möglichkeiten der Finanzierung öffentlicher oder privater Arbeiten. Entweder den kapitalistisch-liberalistischen Anleihewahnsinn, der unrechtbar, wir haben das ja alle erlebt, in Zinsknechter hineinführen muss, oder die Loslösung von Zinsknechter, Finanzdienen und Steuerzwahl, und an dessen Stelle die alten nationalsozialistischen Gedankengänge der produktiven Kreditschöpfung. Wie ich es immer verlangt und geprägt habe, wäre es bereits in der Regierungssache, im Reichstag, in unserem Antrag zur Richtung sozialer Bau- und Wirtschaftsbanken durchgeführt sehen wollten, wie es jetzt der neue Ministerpräsident in Oldenburg für Oldenburg durchzuführen beabsichtigt. Dazu gehört natürlich, dass wir die Banken verstaatlichen. Schon wie einmal der Herrgott, schon wie einmal Christus, die Juden aus dem Tempel hinausgejagt hat, so werden auch wir die Juden aus dem Banken hinausjagen und Das gesamte Geld und Regeln verstaat sich. Das ist die Voraussetzung für die Brechung des Zinsmächtigkeits. Worum diese Kreditschöpfung bedeutet? Das vom Staat ausgegangen zur Finanzierung der großen Arbeit. Von dem Geldschöpfungsrecht des Staates Gebrauch gemacht wird, ohne dass von vornherein alle Neuschöpfungen mit schwersten Zinsen und Lasten belastet werden. Mit anderen Worten, es sei bloß klar, dass wir auch schon die Banken früher den Aufbau der deutschen Wirtschaft finanziert haben, indem sie Kredite gaben, und zwar Kredite, die sie noch keineswegs in Bar darliegen hatten, wird es bekommen, dass das durchaus ermöglicht, dass wir von in der gleichen geschehenen Art und Weise, auch von Staatswegen, im Interesse der Nation, im Interesse der Arbeit, die Arbeit finanzieren werden. Brechung des Zinsknechts, das ist mir einmal das Weltgeschrei, die klarste Erkenntnis an unsere Führer, auch diese Arbeit, diese Aufgabe in den Mittelpunkt des Parteiprogramms hineingestellt. Und Sie sehen auch, dass ich durchaus in der Meinung bin, dass das die Erkenntnis, dass das Wissen die Voraussetzung für die Tat ist, dass das die Tat nicht getan werden könnte, würde sich ein gewaltiger politischer Wille davor spannen. Und in diesem gewaltigen politischen Willen verdanken wir unseren großen Führer Adolf Hitler. Wir wissen, hier ist der Mann, der erzwingen wird, was wir alle mit heißen Herzen erwähnen. Wir sehen das Heer vom Hakenkreuz. Die großen roten Fahnen, aus deutschen Durchzeit wollen wir den Weg.